Der Präsident der Bundesrepublik Nigeria und Oberbefehlshaber der Streitkräfte Muhammad Buhari gratulierte mit einem Blumenkorb Genossen Kim Jong-un herzlich zu seiner Wahl zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK. Der Geschäftsträger AI der Bundesrepublik Nigeria in der DVJK übergab am 12. Juli einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter den Blumenkorb für Kim Jong-un.